Tom Wolf. Königsblau. Mord nach jeder Fasson. Es war unangenehm kühl an diesem Erntedanktag des Jahres 1740. Anstandslos passierte die herrschaftliche Kutsche das Wendische Tor, fuhr dann auf der Köpenickschen Straße vorbei an zahlreichen Windmühlen auf der anderen Flussseite, durch Neukölln und kam hinter Altköln auf einer breiten Straße gleichen Namens endlich vor das königliche Stadtschloss. Oh, Monsieur, ach bitte schildert uns noch, wie ihr dem König zuerst begegnet seid. In Straßburg? War es in Straßburg? Oh, dem König, Mademoiselle, dem König bin ich recht bei Lichte besehen überhaupt nicht begegnet. Oh, wie das? Nicht? Ich denke... Ich bin im Rabenhof in Straßburg dem Grafen von Dufour begegnet. Einem jungen Edelmann aus Bohemia. Er liebte die Spezialität meines Hauses. Junges Kaninchen nach der Art des Languedoc. Ich bereite es mit Auberginen, Steinpilzen und Tomatenconcassé. Und er kam mir deshalb sogar in meine Küche hinterher. Monsieur. Wir sprachen über den Tabak und die Pommes de terre. Er war sehr wissbegierig und als er meine kleine philosophisch-literarische Bibliothek erblickte, griff er sich einen Band Voltaire und begann ihn auswendig zu rezitieren. In reinem, distinguiertem Französisch. Voltaire. Und das war der König? Auswendig. Das war für mich der junge Graf Dufour. Und der sagte, Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch, Monsieur. Sie lesen, Sie kochen vorzüglich, Sie musizieren gar. Ich werde Sie einem Manne empfehlen, der an seinem jungen Hof die interessantesten Künstler, Philosophen und Wissenschaftler versammelt. Oder wollen Sie ihr zugrunde gehen? Und dann? Dann vergaß ich diese Begebenheit erst einmal. Aber nach einiger Zeit erhielt ich dieses Billet. Oh, pardon, Monsieur. Oh, und so müssen Sie Itzo gleich packen und abfahren. Fr. Fredericus Rex? Kein Zweifel. Maintenant sehen Sie vor sich seiner königlichen Majestät in Preußen frisch installierten zweiten Hofküchenmeister Honoré Langustier. Und seine Tochter. Und seine Tochter. Marie. Marie. Man hatte das Zentrum der preußischen Hauptstadt passiert. Die Kutsche holperte stadtauswärts durch ein steinernes Tor, das den Adelszusatz de Brandenburg trug. Dann rollte sie sanfter und am dichten Laubwerk der Allee dahin, die den königlichen Tiergarten durchschnitt. Oh, man schießt wieder. Der Hofjägermeister. Erst kultiviert man Fasane, Kasuare und anderes exotisches Getier und dann schießt man es nieder. Wie sinnlos. Pistolenschüsse. Comment? Es waren Pistolenschüsse. Langustiers feines Ohr kannte den Unterschied zwischen einer Jagdflinte und einer Pistole, seit er beim Duell seines Vaters... Nun ja. Beim Anbruch der Dämmerung kam der Wagen endlich vor dem königlichen Schloss Charlottenburg weit außerhalb Berlins zum Stehen. Der zweite König Friedrich in Preußen hatte sich an diesem Morgen wie gewöhnlich um 4 Uhr von seinem Kammerdiener Wilsnack wecken lassen. Das geschah mit Hilfe eines nassen Taschentuches, das der Serviteur ihm aufs Gesicht legte, worauf der Monarch unter Ausstoßen eines gurgelnden Lautes in die raue Wirklichkeit zurückfand. Sein Feldbett mit dünner Matratze stand hinter einem Wandschirm. Dort legte er jetzt die schwarzen Samthosen an, schlüpfte in seine langen Stiefel und benetzte sich aus einer Wasserschüssel kurz das Gesicht. Widerstrebend ließ sich der König rasieren, während ihm ein Lakai den Zopf flocht und ihn puderte. Dann wurde ihm ein kurzer Rock übergezogen, hellblau mit Casaquin. Ici! Bitte kommen Sie. Es ist Eile geboten. Der Tagesablauf ist ohnehin durcheinander. Da muss das jetzt gleich mit erledigt werden. Unwirsch hatte man Langustier empfangen, ein tödlicher Unfall mit einem Adjutanten am gestrigen Abend hatte für ziemliche Aufregung gesorgt. Eckart, Der erste Hofküchenmeister versäumte darüber, den Speiseplan weiterzuleiten, den der Kabinettssekretär dem König vorzulegen hatte jeden Morgen. Bitte warten Sie hier. Der Graf Dufour aus dem Böhmischen, durch die Wand. Ich freue mich, dass Sie es gewagt haben zu kommen, Monsieur. Ins offene, comme vous avez dit. Für eine nordische Aventur. Monsieur, haben Sie gewohntes Terrain verlassen. Hoffentlich enttäuscht unser Land nicht. Wo Sie sind, Sire, kann es keine Abenteuer geben. Da ist nur Sicherheit. Leider ist dem nicht so. Es gibt ja justement einen Fall, dem widerspricht. Nun ja. Verzeihung, Sire. Ich habe bereits davon reden hören. Kann es im Park de Berlin geschehen sein? Gestern? Am frühen Abend? Kurz vor Sonnenuntergang? Comment, was bringt ihn auf diese Idee? Sire, ich habe den betreffenden Schuss mit eigenen Ohren gehört, wenn mich nicht alles täuscht. Indes, ich habe nicht einen Schuss, sondern deren zwei gehört. Die Zeit mag stimmen, doch wer sagt euch, dass der Ort passt? Ich habe mich erdreistet, Sire, bevor Sie kamen, kurz den Plan dort auf dem Tisch zu studieren. Er zeigt den Wald, durch den ich gestern fuhr. Und, fahr fort. Und der ist hier, Sie gestatten? Bitte? Als Boissage Irrégulier eingetragen. Zwei Schüsse? Was soll das heißen? Ich habe einen Stern von Alain bemerkt. Dann hörte ich zwei Schüsse. Ein Schwarm Zeisige flog auf und finalement fuhren wir über eine kleine Steinbrücke. Hier, auf dem Plan, Sire, erkenne ich. Voilà, den großen Stern, die Brücke hier und ici, c'est le Erlenwald, in dem sich diese kleinen Vögelchen gern tümmeln. Es waren, wenn ich noch anmerken darf, keineswegs Flintenschüsse, sondern solche von Pistolen. Monsieur, ihr erstaunt mich wiederum. Sire, verzeihen Sie mein Esprit de Combinaison, doch habe mich derlei Dinge immer schon zu Überlegungen gereizt. Lassen Sie mich sein Esprit de Combinaison auf die Probe stellen, Langustier. Vielleicht füttert die scharfe Klinge des Verstandes ja ebenso geschickt als sein Filetmesser. Tue sich ein wenig um in der Sache. Ja, finde er mir den Attaquant. Sire, ich werde Sie ein Generalpermis geben können, damit alles ausforschen. Und gehe zu Jordan. Das seid mein oberster Polizeiinspekteur, der wird ihm helfen. Monsieur, carte blanche, die haben noch eine Woche Zeit. A votre serviteur. Für gewöhnlich gibt es bei bedeutenden Polizeisachen eine Magistratskommission. Aber hier möchte seine königliche Majestät äußerste Diskretion gewahrt wissen. Und so werden wohl wir beide uns miteinander behelfen müssen. Monsieur, ein Mann der Bücher und ein Koch. Nun ja. Fänden Sie es abwegig, Monsieur Jordan, wenn wir d'abord den Ort des Geschehens in Augenschein nehmen? Nein. Nein. Das entspricht ganz meinen Intentionen. Charles-Étienne Jordan war am Rheinsberger Musenhof als Bibliothekar in die kronprinzlichen Dienste getreten. Nun hatte ihn der junge König im zweiten Amt zum Polizeipräfekten von Berlin ernannt. Und Jordan schickte sich ergeben in diese raue Pflicht. Hier! Ja, hier ist Falkenberg gestern Abend gefunden worden. Falkenberg ist er? Ja. Ach. Adelbert von Falkenberg, er war Flügeladjutant des Königs und dessen Vertrauter. Monsieur. Loyal und verschwiegen. Monsieur le Präfekteur, helfen Sie mir. Sehr erfahren in Liebesdingen. Die Brombeeren. Ja, und im Umgang mit Pferden. Mon Dieu. Was ist denn? Was haben Sie? Eine Pistole. Eine Pistole? Voilà. Schweizer Bauart. Aber wo ist das Pferd des Toten? Wo sind sein Degen, sein Dolch? Kommen Sie. Danke, Monsieur Jordan. Ein Jagdunfall. Ich denke, es war ein Jagdunfall. Selbst wenn jetzt hier irgendwo, na sagen wir, eine zweite Pistole gefunden würde. Man hat ihn genau dort drüben entdeckt. Ja. Unter der Eiche. Exakt. Es hilft nichts. Wir müssen uns schießen, Monsieur. Wie bitte? Um der heiligen Ehre willen. Wo würden Sie sich vernünftigerweise aufstellen, wenn Sie sich hier mit mir duellieren würden? Hä? Ach so. Tja. Ein Duell ist ja etwas sehr Ästhetisches. Da stellen sich beide Schützen so, dass sie gleich weit entfernt sind von solch einem schönen Baum. Ach so. Und die Sonne für keinen von Nachteil ist, nicht? Monsieur, ich denke, Falkenberg kann unmöglich an der Stelle getroffen worden sein, wo man ihn fand. Man könnte ihn hierher gezogen haben oder getragen. Nur gibt es dafür leider keine sichtbaren Anzeichen. Tja, dann hat er sich selbst getötet. Er brachte sich den tödlichen Schuss dort bei, wo ihr die Waffe gefunden habt. Doch er war nicht sofort tot, sondern schleppte sich noch bis hierher. Und kam ohne Schwierigkeiten sterbend durch die dichten Brombeerranken, ja. Um dann ein zweites Mal zu schießen. Man brach den Lokaltermin ab. Der Kutscher entzündete die Öllampen an seinem Gefährt und rollte wunschgemäß in Richtung Charité. Johann Theodor Eller, der leitende Arzt, Pathologe, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, lehrender Professor und königlicher Leibarzt, war nicht wirklich überrascht von diesem Besuch, trotz der vorgerückten Stunde. Konnten Sie etwas herausfinden, was wir wissen sollten? Ja. Ja, ja. Kein erfreulicher Anblick, ich weiß. Doch so spektakulär sie aussehen mag, diese Verletzung war keineswegs tödlich. Ein Schuss mitten ins Herz. Nicht tödlich. Zwei sogar. Zwei Schüsse. Am Eintrittspunkt der Kugeln in die Uniformjacke fanden sie Spuren von Ruß. Daraus muss geschlossen werden, dass die Waffe beim Abfeuern nicht mehr als eine Handbreit vom Herzen entfernt war. Also Selbstmord. Dies allerdings nicht, meine Herren. Die Pistole wurde einem Toten auf die Brust gesetzt. Einem Toten? Ja. Der Exitus wurde bedingt durch eine Diversion des Canalis vertebralis. Hier. Können Sie mal. Ja, sehr. Hier. Ein gezielter Schlag hat ihm das Genick gebrochen. Im Fallen wendet er sich um, kommt auf den Rücken zu liegen. Ja, und erst dann fiel der Schuss. Dann der zweite. Das Sichtbare ist meist nicht das Entscheidende. Vor wenigen Tagen war er noch bei mir, höchst lebendig. Tja. Hier, dieses Papier fand ich in einer Hemdmanschette. Fast hätte ich es vergessen. Das ominöse Briefchen enthielt die Aufforderung, in nicht näher bezeichneter Angelegenheit zur Bergischen Eiche zu kommen. Und war an Falkenberg adressiert. Anonym. Falkenberg hatte logiert. Im Haus der Witwe Emilie Auguste Stolzenhagen, die, wie Languestier überrascht und entzückt feststellen konnte, auch eine achtbare Delikatessenhandlung führte. Kein Vergleich mit dem jämmerlichen Angebot in Charlottenburg. Warum war der König nicht in Berlin? Meine größte Verehrung, ma très chère Madame. Wie ich hörte, steht bei Ihnen ein komfortables Logement zur Vacance, auf das ich recht gerne meine augenblickliche Prätension mache. Darf ich fragen, wie euch diese Idee kommt, Monsieur? Ich bin Maître de Cuisine bei seiner königlichen Majestät, der mir auch höchst selbst diese Empfehlung gab. Oh, welche Ehre, Monsieur. Honoré Languestier de Strasbourg. Bitte verzeiht meine Reserviertheit. In diesen Zeiten muss man vorsichtig sein. Verbrechen und Missgunst lauern überall. Und verzeiht mir die Unordnung in den Gemächern. Ich kam noch nicht zum Verräumen der Sachen. Der Mietzins beträgt 250 Taler per annum. 250? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die extraordinären Möbel des unglücklichen Herrn von Falkenberg überlassen. Gegen ein geringes Aufgeld. Oh. Was sich Languestier hier darbot, war die Wohnung eines kleinen Fürsten. 5 Zimmer, ein Weinkeller, eine Remise im Hof. Seine Tochter Marie. Sie würde jubilieren bei diesem Anblick. Auf Schloss Montbijou war das große Erntedankfest der Königin Mutter in vollem Gange. Marie Languestier war selig, ihren Vater begleiten zu dürfen. Von der Witwe Stolzenhagen hatte sie silberne Schuhe und ein gelbes Kleid geliehen bekommen. Sie nahm sich gut aus unter den fein herausgeputzten höfischen Gästen. Dem zweiten Hofküchenmeister war die Aufgabe zugefallen, das jüngste Gericht in Marzipan zu formen. Die Königinmutter war des Lobes voll. Nun hatte er sich kurz zurückziehen können in einen der lauschigen Laubengänge und überdachte noch einmal das Gespräch mit dem Medikus Ella. Es war da einiges unklar. Falkenbergs Diener ist zum Kasus seines Herrn nicht zu vernehmen, weil er verrückt ist und überdies entsprungen. Anders als sein Name, bon. Aber wieso verrückt? Und weshalb untersucht ihn der königliche Leibarzt? Monsieur Longustier, wir sind erlöst. Na, terriblement, die Polizei. Wir haben den Mörder. Hier, lesen Sie. Ja? Na? Aha. Mhm. Falkenberg hatte eine Liebschaft? Ja. Und der Ehemann hat kaltblütig seine Nebenbuhler aus dem Wege geräumt? Ja. Das schreibt... M. Das Initial... Hier, auf der Pistole, sehen Sie? Schreibt eine wohlmeinende, wahrheitsliebende Freundin? Markwart. Es ist genau der richtige Buchstabe. Oberst Alexander Borromäus von Markwart. Der Präfekt! Qu'est-ce qu'il y a? Was ist denn los? Ja, hier. Was ist es denn? Wo seid ihr? Monsieur? Was gibt es denn? Hierher. Was ist passiert? Was ist passiert? Es ist etwas geschehen. Beim Schloss? Hallo? Ein Überfall, wie es scheint, auf den Lotterie. Lotterie? Auf den Lotterieunternehmer an der Stechbahn. Also. Langustier suchte mit den Augen seine Tochter. Sie schwärmte noch immer mit diesem Jüngling von einem Baron herum, der sie seit ihrer Ankunft nicht aus den Augen gelassen hatte. Von Bären hieß er. Und Langustier nahm ihm eben noch das Versprechen ab, Marie sicher und schnell in das neue Logis in der Roststraße zu geleiten. Was blieb ihm übrig? Monsieur Jourdan, ich wollte Falkenbergs Diener befragen, doch man sagte mir, er sei flüchtig. Und der Verrückte obendrein. Der arme Andersson, ja. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Er diente dem König seit der Rheinsberger Zeit. Dem König? Nun ja, dem König. Er kam zusammen mit dem jungen Baron von Schlütern, sie waren Jugendfreunde unzertrennlich. Der eine stieg auf in des Königs Gunst, der andere fiel. Das hat er nicht verwunden, der arme Andersson, und wurde darüber irrsinnig. Und Falkenberg? Falkenberg hat ihn als Diener bei sich aufgenommen. Auf des Königs Bitten. Ja. Als die beiden königlichen Kommissäre unter der Stechbahn ankamen, trafen sie trotz der nächtlichen Stunde auf eine beachtliche Menschenmenge. Mehrere Polizeioffiziere und Nachtwächter und den Lotterieeinnehmer Alexander Frommery. Meine teure Talerin, alles weg, alles weg. Riesen waren das, 2 Dutzend. Eine Räuberbande? Geschlagen, in Dreh gelegen. Gott, ich habe ja nichts zu warten wollen, die Kanalien, die Träger, bis der Oberst Marquardt kommt. Hier! Schutzengel. Jetzt nicht! Hier liegt ein Toter! Was? Licht! Bringt Licht! Obacht, vorsichtig! Attention! Langustier nahm einen kleinen Fetzen blauen Tuchs von einem Nagel an der Wand und reichte ihn an Jourdan weiter. Wissen Sie, wer der Tote ist? Es ist der verdächtigte Oberst Alexander von Marquardt. Monsieur, wir sind nun in der glücklichen Lage, den Mörder Falkenbergs anhand der gefundenen Pistole und des Briefes für überführt zu erklären. Nicht? Wir haben alles auf einmal serviert bekommen. Excusez, Monsieur, der Oberst kam, nächten Sie eher, wenn ich den Lotteriemenschen richtig verstanden habe, weil er den Geldtransport beschützen sollte, nicht wahr? Was er aber nicht tat, denn sein Degen ist unbenutzt. Warum das alles? Warum ließ er sich zu so einer Mission bestimmen? Herzstich. Das sieht mir nach militärisch geübtem Handwerk aus. Der Täter könnte sehr groß gewesen sein. Nur von einer bestimmten Höhe aus ist solch ein Stich mit Kraft auszuführen. Oder er kam zu Tode infolge Schreckens, ist chemische Nekrose. Im Moment des Todesstichs stirbt der Herzmuskel ab. Also, Vielleicht doch ein interessanter Fall. Bevor der Medikus sich anschicken konnte, den Brustkorb des Obersten von Marquardt zu eröffnen, hielt ihm Langustier den Fetzen blauen Stoffs vor die Augen. Königsblau? Diesbach, ein Kollege meines Vaters, hat dieses künstliche Blau erfunden. Der erste synthetische Farbstoff, Eisenchlorid mit gelbem Blutlaugensalz, in Wasser gelöst. Also, Sie sollten bei allen Armeeschneidern nach einem der langen Kerle schauen, der sich eine neue Jacke anmessen lässt. Tja, soweit. Encore deux minutes, Monsieur le Professeur. Dieser entsprungene Anderson, er ist gesehen worden im Tiergarten. Tanzend. Ja. Ein zerstörter Geist. Jammerschade. Ich hätte so gerne meine Contre-Therapie an ihm ausprobiert. Was war es noch, das mit dem Staatsgeheimnis Nummer 1, das er ausgeplaudert haben soll? Wie? Hat Ihnen Jordan nichts von diesem Kasus erzählt? Aber nein, er war nicht zu bewegen. Und ja, Anderson hat er ausgeplaudert, dass der König ohne Thronfolger bleiben werde, wegen der Quecksilberspritzen. Quecksilber? Ja, Majestät, haben Sie sich einmal während Ihrer ungestümen Kronprinzenzeit bei einer Dame von der Langen Brücke oder am Sächsischen Hof, ihr versteht... Ah, ui, alala. Ja, mit einer Lustseuche angesteckt und wurden danach so mit dem Mercurius vollgepumpt, dass es gereicht hätte, einem Ochsen die Zeugungskraft zu nehmen. Oh, mit Quecksilber? Bon, das ist allerdings... Des Königs zweiter sehr beschäftigter Hofküchenmeister hatte für den künftigen Akademiepräsident Maupertuis ein erlesenes Mahl gezaubert. Dann hatte er mit dem Hofgärtner Christian Friedrich Krause ein neues Küchenkräuterparadies entworfen und die 120.000 weißen Maulbeerbäumchen angesehen, die in der Orangerie des Schlosses auf das kommende Gartenjahr warteten. Jordan tauchte auf mit wehenden Rockschößen. Ein Auftragsmord. Aus heimlicher Liebe sozusagen. Die anonyme Briefeschreiberin, eine Hofdame, hat gestanden, einen Menschen mit Geld gedungen zu haben, Marquardt ums Leben zu bringen, da sie ihn für den Mörder Falkenbergs hielt. Die zweite Nachricht betraf das Marquardtsche Logis. Jordan hatte es visitieren lassen und eine Schatulle sichergestellt. Ich dachte, die könnten eventuell noch für die Küche taugen. Ah, was ist das? Es war das einzig Merkwürdige, was ich für sie finden konnte, nicht? Zwiebeln. Krause, komm ja doch einmal her. Was ist das, Krause? Tulipa aquamarina. Mein Gott! Oui. Was Sie gerade der königlichen Tafel verschrieben haben, hat einen Wert von... Von 100 Talern das Stück? Bon, alors, fast hätten Sie Tulpenzwiebeln für un deux trois quatre 1200 Taler zum Verzehr freigegeben, Monsieur Jordan. Der Polizeipräfekt erbleichte. Jordan. Und Langustier sahen den seltsamen Passionen der Menschen nach. Tulpenzwiebeln, horrend teuer. Wie passten die zum Marquardt und seiner seltsamen Beschützerrolle beim Lotterieeinnehmer? Und was hatte Falkenberg mit all dem zu tun? Es schien keinen roten Faden in dieser Sache zu geben. Vielleicht kam ihm Erleuchtung, wenn er endlich einen Blick in die dunkelrote Ledermappe werfen konnte, die er am Morgen überraschend in einem Geheimfach des Falkenbergschen Schreibtisches gefunden hatte. Bon, va voir. Eine blauseidene Schlaufe. Ein Deckblatt. Königsblau. Neben einfachen weißen Bögen mit kräftigen Schriftzügen, die sicher von Falkenberg stammten, gab es ein paar Blätter mit einer kleinen, fast kindlichen Schrift, etliche umfangreiche Manuskripte, Verzeichnisse und zwei Seiten aus einem Buch, ein naturwissenschaftlicher Artikel. Ein kunstvoll verschnörkeltes FR löste bei Langustier einen kurzen Schrecken aus. Aha. Es war eines jener Billette, wie der König sie verschickte. Und Richard Albert, das attachierte, kuriöse Fragment, ist alles, was sich mir erhalten hat, von dem das A. Punkt damals in Remusberg aufschrieb. Möge ihm der Aufenthalt bei Ihnen zu einiger Erholung gereichen, Frederica. Er nahm das bezeichnete Fragment mit der Kinderschrift in die Hand und las. Der dicke Mann kam auf mich zu, hob mich vom Boden auf und frug mich nach meinem Namen. Ich bin der Ludwig Andersson, sagte ich. Ich bin der König, sagte der Mann und sah einen Moment lang bitterböse aus. Ich fing heftig an zu strampeln, denn der König war ein schrecklicher Mann, der die Leute auf der Straße verprügelte. Den Burschen müsst ihr mir gut im Zaum halten, sagte er, damit er uns später nicht durchgeht. Er will uns um den Genuss dieser blühenden Landschaften bringen. Die Umstehenden lachten, besonders er von Schlütern mit seiner hölzernen Hand, auf dessen Gut mein Vater Verwalter war, in Neuruppin. Er fand des Weiteren eine Karte der Grafschaft Hohenfließ, ein Zwergstaat, zwischen Mansfeld und Hohenstein gelegen, mit auffällig vielen Bodenschätzen und Fachleuten zu ihrer Bearbeitung, wie er wusste. Es gab Einträge zu Erzgruben, Hüttenwerken, Farbenfabriken und Gärtnereien. L'Angustier merkte erst wieder auf, als er den Namen des Verfassers las. Alexander Borromäus von Marquardt. Marquardt? Der Marquardt? Als Spion des Königs in Hohenfließ? Oder als Spion Falkenbergs in des Königs Auftrag? Er fand dann noch eine ominöse Anzeige, die eine sehr kostbare Tulpensorte anbot für den vermögenden Sammler. Zuletzt ein marodes Papier, einen Vertrag, wie er mit Mühe entzifferte, zwischen Brandenburg und Hohenfließ. Eine komplizierte Regelung der Erbfolge. Die Markgrafen von Brandenburg, so stand da, hatten ein Erbrecht auf diese gesegneten Auen, wenn die landgräfliche Linie derer von Hohenfließ dereinst verlöschen sollte. Die Geschichte eines betrügerischen Wunderdoktors. Baron von Süburg, sein Name. Zwei Lot Mercurii Vivi will er in Gold verwandelt haben, der Kurpfuscher. Quelle Connerie. Quecksilber zu Gold, du Paul. Schön wär's. Tja. Für die königliche Tafel waren heute keine größeren Vorbereitungen zu treffen, denn der König weilte in Rheinsberg. Deshalb eilte L'Angustier gleich am frühen Morgen in die neue Welt. Ein Gasthof, in dem sich die hohenfließische Gesandtschaft befand. Seine Exzellenz Maximilian Edler von Waldeck, lassen bitten. Meine Verehrung, Exzellenz. Ich komme in einer Angelegenheit, die Ihnen vielleicht höchst bizarr vorkommen mag, aber die für einen Freund von allerhöchster Wichtigkeit ist. Er hat nämlich unlängst einige seltene Tulpenzwiebeln erworben, die aus Hohenfließer Züchtung stammen. Und nun sieht er sich gezwungen, sie schätzen und veräußern zu lassen. Sparen Sie mir die Darlegung der Umstände. Ich weiß mir jetzt gar keinen anderen Rat als Sie, Exzellenz, nach der Gärtnerei zu fragen, die solcherlei anbietet. Oder falls Sie die Freundlichkeit besitzen, das Dutzend kleiner Zwiebeln hier bei nächster Gelegenheit nach Hohenfließ mitzunehmen und dort selbst ihr, danke, das Begleitschreiben, einen Moment bitte, meine Stellung bei seiner königlichen Majestät lässt mir leider keine Zeit, die Sache selber, Sie verstehen, ich kann den Brief nicht finden, quel malheur, möglicherweise, dass in mir der verrückte Andersson gestohlen hat, der Tölpel. Ich stieß mit ihm vor dem Schloss zusammen. Sie haben ja sicher von diesem bedauernswerten Menschen gehört. Das Gesicht von Waldecks wurde weiß. Der elegante Mann erstarrte zur Salzsäule. L'Angustier hatte, in unklarer Ahnung, den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Andersson also. Aber was weiter? War er wirklich verwirrt oder verstellte er sich oder hatte ihn der Tod Falkenbergs nur erneut in Konfusion gestürzt? Viel Aufmerksamkeit für einen Subalternen, fand L'Angustier. Monsieur L'Angustier, Rüdersdorf. Nicht? Wir haben endlich einen sicheren Hinweis, wohin die Bande entwischt sein könnte. Rüdersdorf? Ja. So sagte der Wirt des Schlösschens. Eine üble Wirtschaft in der Frankfurter Allee, wir mussten ihn nur ein wenig drangsalieren. Wir fanden just dort eine schmuddelige Uniformjacke, königsblau, und mit einem fast quadratischen Loch. Nicht? Zu Hause traf Languistier den jungen Baron Adrian von Behren, der Marie seine Aufwartung machte. Sofort loderte väterlicher Zorn in ihm auf, doch es war ein nicht zu tadelnder, sittsamer kleiner Besuch. Mit der Witwe Stolzenhagen als Anstandsdame. Und so beruhigte er sich rasch wieder. Ein Glas weißer Champagner tat ein Übriges. Monsieur, darf ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen? Sie traten auf den Balkon. Ich war heute Morgen, verzeihen Sie, ungewollt Zeuge eures Besuchs beim Gesandten von Hohenfließ. Ich wohne im selben Gasthof, die dünnen Wände. Direkt nach eurem Abgang stellte sich ein weiterer Besucher ein, ein Agent. Er hat die Spur des Mannes nicht finden können, der euch, so glaube ich, ebenfalls interessierte. Anderson? Ja, so war sein Name. Aber er brachte eine, will mir scheinen, wichtige andere Depesche. Nämlich die Nachricht vom Tode des regierenden Landgrafen von Hohenfließ. Dieser junge Mann war nicht dumm. Languistier fand ihn zu seiner eigenen Überraschung geradezu sympathisch. Baron, das ist der lange erwartete Erbfall. Preußen ist soeben um eine blühende Provence reicher geworden. Am Nachmittag verlieh der König ganz im Geheimen den Schwarzen Adlerorden an den Baron von Schlütern. Der reckte dem Monarchen die breite Brust entgegen. Glücklich seien die Künstler, die von Fantasie beflügelt und durch Klugheit gelenket Werke der Unsterblichkeit hervorbringen. Die Klugheit seien sehr geeignet zu bewahren, was man besitzt, doch allein die Kühnheit verstehend zu erwerben. Baron, bleib bei sitzen. Majestät. Er seint Numero zu betrachten als avisierter preußischer Protekteur der Grafschaft Hohenfließ. Ergebensten Dank, Sire. Très bien. Eine hübsche Zier. Sitze aufrecht, Schlüter. Sein Vater war Glasmacher, nicht wahr? Mein Vater machte Versuche mit Blauglas für den Vater Eurer Majestät und erhielt von ihm großzügige Hilfe, nachdem der verrückte Landgraf an Goldmacherei bankerott gegangen war. In Europin, ja? Dort selbst. Er hatte da einen Vetter, der seine Frau und ihn aufnahm. Kurz darauf kam ich zur Welt. Aus der Öde ins Paradies. Ja, ja. Le pauvre Autrefier hat mir davon referiert, als er noch wohlversammelt war in den Tagen von Rheinsberg. Er war euer Gespiele und Sohn des Verwalters? Vraiment? Ja, Sire. Der Verwalter Anderson war auf allerhöchsten Befehl eures Vaters nach Neuruppin verschrieben worden. Und der Sohn stand unter dessen besonderer Protektion. Er war très sensible. Er liebte die Natur. Mais oui, c'est tout passé. In puncto Hohenfließ erwarten wir stündlich eine ermunternde Nachricht. Zwei Regimenter stehen bereit und seien sicher, Baron, es wird keine pragmatische Sanktion zwischen Hohenfließ und Braunfeld geben, die von uns toleriert würde. Der Magister Christian Casimir Kreuz nahm den Rundkolben mit dem wasserhellen Destillat und verließ sein Labor. Wie sollte er ihn nennen, diesen Stoff aller Stoffe, an dem er so lange experimentiert hatte? Den Stein der Weisen, das Elixier, das Magisterium. Er stieg ins Obergeschoss, wo Anderson seit dem frühesten Morgen Figuren aufs Papier malte. Der Kranke bemerkte kaum, dass jemand zu ihm trat. Ein Glas wurde ihm hingesetzt. Das nahm er wahr und trank es aus. Einen Moment lang war alles unverändert, glückselig und weltenfern, setzte der Maler sein Werk fort. Dann wich ihm die Farbe erst von den Dingen, dann flog sie in Blasen zu ihm heran, ein ferner Glockenton kam näher und näher und schwoll schließlich zu schmerzhafter Lautstärke an. Anderson kippte vom Stuhl und sank vor dem schreckensbleichen Kreuz zum Boden. Mit einem rasch geholten und vor dem Mund platzierten Spiegel war kein Atem mehr nachzuweisen, der Puls erstorben. In Panik stürzte Kreuz davon, um Hilfe zu holen. Sein Kopf schmerzte. Seine Knie stachen, als er die Treppen hinabstieg. Draußen blendete ihn die Sonne. Wie war er in diese muffige Behausung gekommen? Er wollte erwachen, aber es gelang ihm nicht recht. Die Dinge um ihn her, die Plätze und Straßen, durch die er jetzt lief, waren ihm vertraut und fremd zugleich. Er betrat ein Haus, das er zu kennen glaubte. Er stieg die Treppe hinauf. Er läutete. Es erschien eine junge Dame. Von Falkenberg? Marie, in der festen Überzeugung, einen Anverwandten des früheren Mieters vor sich zu haben, wollte ihn nicht vor der Tür stehen lassen, trotz seiner reichlich zerdrückten und beschmutzten Livree. Adelbert von Falkenberg, ist er zugegen? Marie schluckte, weil der Mann so ganz ahnungslos war. Sie erzählte, was ihr bekannt war, langsam und leise. Er hörte schweigend zu. Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, stieg aus dem Kellergewölbe seiner Erinnerung ein wenig glänzendes Leben empor. Der königliche Bibliothekar und Polizeipräfekt Jordan hatte die Räuberbande gefasst. In Rüdersdorf. 3 Männer und 1 Frau. Man hatte den Kreaturen kein Sterbenswort entlocken können. So verfiel Jordan auf eine List. Er versprach den Hungrigen eine Mahlzeit. Da brach es aus dem baumlangen, dumpfen Kerl, den sie den Grenadier nannten, hervor. Da bin ich ja abgestochen, den Oberst. Das Schwein! Hat ja mein Regiment verraten beim neuen König. Ist ja schuld, dass ich sitze. Dass ich sitze auf der Straße und muss durch die Wälder ziehen. Woher wusstet ihr von dem Geldtransport? Hat mir ja alles der Marder gesteckt. Und dann beschrieb ihnen der lange Kerl, ohne zu zögern, den Unbekannten, mit dem sich ihr Bandenchef genannt, der Marder, einige Male getroffen hatte. Die Beschreibung passte haargenau auf einen gerade gestern von seiner königlichen Majestät hochdekorierten Mann. Von Schlütern. Maximilian von Waldeck, der hohenfriesische Gesandte, verzichtete auf seine Equipage. So sehr war ihm die Nachricht seines Agenten Adler in die alten Knochen gefahren. Es gab eine Spur. Sie führte in die Roßstraße. Ein Diener stand an der Tür des Hauses und meldete atemlos den Besuch des Botschafters 3 Treppen weiter oben. Adler, der Patriot, berichtete mit aufgelöstem Jabot, was sich zugetragen hatte, wie er in Waldecks Auftrag den Anderson gesucht hatte, wo er den fürchterlichen Mann im schwarzen Mantel sah und ihm instinktiv folgte, das Eindringen des Mannes in die Langustiersche Wohnung mit gezücktem Pistol, Maries Schrecken und ihre beherzte Reaktion. Sie hatte, ohne zu überlegen, eine Kaffeetasse in seine Richtung geschleudert. Das hatte verhindert, dass er sofort auf ihren vor Schreck erstarrten Besucher schoss. Der Mann hatte dann erneut seine Waffe gehoben, als er, Adler, ihn von hinten angerufen hatte. Der Eindringling drehte sich so rasch um, dass sein Mantel die Sicht verdeckte, ein Schuss krachte. Der Attentäter klappte zusammen, getroffen von Adlers Kugel. Blut auf dem Parkett, die Kugel in der Wandtäfelung, die Tasse... Eine teure Fayence. Langustier fand seine Tochter schwach, aber unverletzt und in guter Obhut. Er war sehr erleichtert. Der schändliche Verbrecher im schwarzen Mantel nannte nach harter Befragung seinen Auftraggeber. Den Baron von Schlütern. Monsieur Langustier? Solltet ihr einmal eure Stelle verlieren, so würde ich euch als Geheimagent in meine Dienste nehmen. Exzellenz, ich bedauere Sie tief, diese Farce. Der arme Anderson, ist er das, den LR da untersucht? Ja, Gottlob. Des Königs Medikus prüft gerade das Ergebnis seiner wunderbaren Wiedererweckung und Rettung durch das Kreuzsche Elixier. Voller Neid, wie mir scheint. Vielleicht hat er wirklich den Stein der Weisen entdeckt, dieser Kreuz. Dieser Berliner Himmel. Tiefblau leuchtend spannte er sich von Horizont zu Horizont hinter dem starken herbstlichen Gelb des Ahorns. Baron Friedrich von Schlütern hatte eben sein Frühstück beendet, als der Diener weiblichen Besuch meldete, Emilia Auguste Stolzenhagen. Schlüterns Figur straffte sich und er steckte den schwarzen Adlerorden an seinen Zobelpelz. Friedrich, Bitte das Anspannen. Wir müssen fort. Tränen? Am Morgen? Es ist alles zu Ende, Friedrich. Wir sind verraten. Kein Leben in Hohenfließ, keine gemeinsame Zukunft. Um Gottes Willen, was ist dir geschehen? Sie haben den Marder gefangen. Sie wissen alles, wir müssen fliehen, Friedrich. Emilie, was redest du da? Sie wissen auch von Andersen und dass du ihn töten lassen wolltest. Er lebt. Und von Falkenberg. Das war dein Werk, du Bestie. Er hat nie versucht, unsere Verbindung zu hintertreiben. Du hast mich angelogen, du Schuft, damit ich die schmutzige Arbeit für dich erledige. Was willst du von mir? Was? Wie? Sprich! Du zu Sprich doch, hast, du Bastard! Ah. Wo ist der Hausherr? Nichts! Nichts! Hier oben! Hier müssen wir weg! Emilie, Stolzenhagen. Mon Dieu. Offenbar erwirrt. Und dieser Dolch. Sie kam nicht mehr dazu, ihn zu benutzen. Dieser türkische Dolch hat Falkenberg gehört. Darf ich? Voilà. Aha. Frederica Albert Julie, 1740. 1740. Ja. Ein Geschenk seiner Majestät, nicht? Bon, aber was bedeutet das? Wie kommt er zu dieser Frau? Es fand sich zudem ein Kuvert bei der Stolzenhagen, sonderbarerweise adressiert an Marie. Liebe Marie, ich adressiere diesen letzten Brief an dich, da ich mich vor dir, du Engelskind, am meisten schäme. Der Baron von Schlütern hatte mich gebeten, seine Frau zu werden. Er war ein stattlicher Mann, er sollte Generalgouverneur von Hohenfließ werden und ich liebte ihn. Falkenberg, vom König betraut mit Recherchen zu diesem splendiden Ländchen, kam einem uralten preußischen Komplott gegen das Herrscher aus Hohenfließ auf die Spur, eingefädelt noch vom Vater seiner Majestät, von Kindsraub, Vertauschung und Verschleppung des rechtmäßigen Erben war die Rede, bis er auf die wahre Herkunft Schlüterns gestoßen wäre, war nur eine Frage der Zeit. Als Baron von Süburg nämlich hatte Schlüterns Vater am damaligen Kronprinzen und jetzigen König eine fatale medizinische Kur vollzogen mit Quecksilber. Falkenberg bekam nun die Jugenderinnerungen des kranken Andersson in die Hand und der Kreis drohte sich zu schließen. Also hatte er zu verschwinden, Falkenberg. Und Andersson gleich mit. Dass er mich zum willfährigen Werkzeug dabei machte, merkte ich erst, als es zu spät war. Oh! Monsieur Lamustier! Oui? Monsieur Lamustier! Falls Sie noch eine Frage am Baron von Schlütern hätten, seinen Durchlauf steht im Begriff, uns zu verlassen. Was? Wohin will er denn? Nein. Hat man ihn gefunden? Ein Unfall. Er kämpft bereits mit den Elementen. Schlütern oder besser Süburg Junior lag blutend im Staub der Straße. Den Fluchttunnel unweit seines Hauses hatte er noch erreicht. Doch hinter der Mauer hatten ihn die durchgegangenen Pferde eines jungen Wagenlenkers gestreift und niedergeworfen. Die Spitzen des Schwarzen Adlerordens waren tief in sein Fleisch gedrungen. Diesmal haben Sie zwei Mörder auf Ihrem Tisch. Wie? Zwei Mörder? Fantastisch. Premièrement Falkenbergs ehemalige Wirtin. Sie wurde, was ich nie zu glauben vermochte, doch sie hat es bekannt, zu seiner Vollstreckerin. Und von Schlütern, ihr feiner Liebhaber. Er hat sie förmlich zu diesem Liebesbeweis gezwungen. Er log ihr vor, Falkenberg wolle ihre Verehelichung durch den König verbieten lassen. Man stelle sich vor. Sie hat ihn zur Bergischen Eiche bestellt und dann selber. Erstaunliches Weib. Ja, dann hat sie eine Duellpistole aus Schlüterns Besitz entwendet und mit jenem M verziert, das uns so viel Kopfzerbrechen bereitete, nicht? Tja, die Liebe ist eine Krankheit, wenn sie den Unrechten trifft. Die beiden Sonderkommissäre wurden gemeldet. Es war später Nachmittag. Der König war in leicht gereizter Stimmung, daher drängte es ihn, diesen Punkt rasch abzutun. Vous êtes vous? Ich hoffe, Ihre Nachrichten sind gut. Durchaus, Majesté. Allerdings nur, was unseren Auftrag betrifft. Hallo? Falkenberg wurde die Hand einer honorigen Dame zum Verhängnis. Sie handelte aus verblendeter Liebe zu eurer königlichen Majestät avisiertem Sonderprotektor in Hohenfließ, dem Baron von Schlütern. Beide, muss ich bedauerlicherweise hinzufügen, weilen nicht mehr unter uns. Direktement, Monsieur. Schlütern ist tot. Er wurde, so seltsam es klingt, Wie? Beim Versuch zu entspringen, überfahren von einer Kutsche. Der Wagenlenker ist flüchtig. Dies ist der Name der Mörderin. Jourdain! Assurez l'ordre! Besorgt, dass künftig toleranter in Berlin schockiert werde. Man ist ja schon des Todes, wenn man nur den Fuß aufs Pflaster setzt. Wie Majestät befehlen. Est-ce que c'est tout? Malheureusement, pas. Keineswegs, Sir. Es ist komplizierter, als ich mir wünschte. Die primäre Ursache der Tötungen, zu denen noch der Mord an dem Obersten von Marquardt zu rechnen ist, sowie der tragische Suizid einer verwirrten Hofdame, ist eine doppelte. Die Vorgeschichten sind sehr delikat und dürften eurer Majestät Wohlbefinden stören. Alors? Die eine betrifft euch am eigenen Leib, die andere euren ehemaligen Diener Anderson. Beide entsprangen direkt oder indirekt einer Rancune eures Herrn Vater. Keine Allüren. Wir werden auch diese Sache wegstecken, wie wir schon so manches weggesteckt haben. Je vous en prie, Sir. Da haben wir zum einen die Süburg-Geschichte. Jourdain, bleib hier. Der euch unter dem Namen Süburg schmerzlich bekannte Adept war niemand anderes als der Vater von Schlüterns. Oui. In Andersons kindlicher Erzählung gab es einen Baron mit der hölzernen Hand. Das hat mich darauf gebracht. Falkenberg hatte mit diesem Papier den Schlüssel zu Schlüterns wahrer Identität in der Hand. Der musste also befürchten, eures Wohlwollens verlustig zu gehen, wenn ihr dies erführet. Darin hat er zweifellos recht. Der zweite Kasus betrifft Anderson und ist um einiges komplizierter. Dieser euch so ergebene junge Mann wurde im Säuglingsstande, wie die Recherchen Falkenbergs ergaben und wie eine Untersuchungskommission der Hohenfließischen Landes... Sans complication. Alors, bref, referiert, er wurde vertauscht. Anderson ist der rechtmäßige Sohn des gerade verblichenen Fürsten Jakob Heinrich Friedrich Wilhelm von Hohenfließ. C'est incroyable! C'était votre père, euer Vater, ließ ihn von der Bildfläche verschwinden. Mit dem Blick auf den Vertrag von 1664. Ja, danke, ich bin des Französischen durchaus mächtig. Denn ohne einen Thronfolger würde Hohenfließ an Preußen fallen. Aus Kalkül vertauschte man die Kinder aber nur. Eau de Permont. Und die Ausführung dieser Transaktion übertrug euer Vater, Süburg Senior, dem er vertraute. Ein kränklicher Säugling wurde an die Stelle des echten Thronfolgers gelegt und verstarb. Pflichtgemäß. Pflichtgemäß. Die Landgräfin verfiel darob in lebenslange Trauer. Et ensuite, dann beliebte es Ihnen, Sire, die Hohenfließer Lande im Rahmen der Vollstreckung alter Verträge genauer rekognisieren zu lassen. Der Landgraf hatte ja keine Erben. Falkenberg betraute den Oberst Marquardt mit dieser Mission und So musste auch dieser sterben. J'ai compris. Et ça c'est tout. Wusste Schlüten von der wahren Identität des Utrophisen? Schlüten Junior muss von der alten Geschichte mitbekommen haben. Jedoch nicht der junge, falsche Anderson. Oui. Bon. Je suis préparé. Laissez entrer. Der Landgraf von Hohenfließ und der hohenfließische Botschafter von Waldeck. Und dann standen sie einander gegenüber, der König und sein Serviteur, der jetzt ein Staatsmann war und gar nicht mehr verrückt. Sie hatten Mühe, den rechten Ton zu finden, und so versicherten sie sich gegenseitig ihre Sympathie und Achtung und wünschten, es möge kein zurückliegendes Hinderlich zwischen ihnen stehen. Wer könne schließlich für seine Väter? Der Marder und seine Getreuen wurden dem hochnotpeinlichen Halsgericht übergeben, der Grenadier wurde enthauptet. Er schickte ein letztes verzweifeltes Gebrüll in die kalte Herbstluft, dann rollte sein Kopf in den Weidenkorb. Marie wusste lange nicht, wie sie die mörderische Vergangenheit ihrer Gönnerin Stolzenhagen bei sich bewältigen sollte, aber ein bevorstehendes, schönes Ereignis half ihr, sich abzulenken. Ihre frische, starke Liebe hatte gesiegt, auch über die Bedenken der bärenschen Verwandtschaft. Und dann die Hochzeit. Das winzige Rheinsberg paradierte mit festlichem Gepränge. Der König, die Königin, die Markgräfin von Bayreuth nebst Gatten, der Landgraf von Hohenfließ und sein Botschafter sowie zahlreiche Damen vom Hof waren anwesend und erwiesen der Tochter des verdienten Sonderkommissars die Ehre. Huld und Laune des jungen Königs hatten alle Konventionen beiseite gerückt. Im Schloss seiner Kronprinzenzeit wurde er wieder zum Roi Charmant, den alle so liebten. Am 26. Oktober trifft ein Kurier in Rheinsberg ein und bringt die Nachricht vom Tod des römischen Kaisers. Maria Theresia ist jetzt Kaiserin. Friedrich liegt mit Fieber im Bett. Er schickt einen Eilkurier nach Wien und bietet einen Bündnisvertrag an, der Preis Schlesien. In Wien lacht man. Friedrich sendet ein Ultimatum und beruft sich auf sein Recht und auf alte Verträge. In Wien ist man verwundert, aber nicht bereit. In Berlin beginnen wie üblich die Karnevalsassemblées. Kavaliere und Damen im Domino bestimmen das Bild. Am Hof ist Gala. In der Nacht, vom 12. auf den 13. Dezember, verlässt der König einen Karnevalsball und bricht auf. Gen Schlesien. Tom Wolf, Königsblau. Mord nach jeder Fasson. Mit Martin Engler, Katrin Angerer, Boris Alinovic, Thilo Brückner, Maximilian von Pufendorf. Ulrich Nöten, Kathleen Morgeneier, Miriam Abbas, Markus Meyer, Marilou Sellem, Matthias Walter, Hans-Jürgen Hörrich, Lars Rudolf, Michael Klobe, Marc Eisikovic, Fritz Hammer, Christian Gaul, Ole Lagerpusch, Rolf Marnitz und Jürgen Holz. Musik Peter Keitzer mit Georg Graf und Georg Mittermeier. Ton Peter Kainz, Regieassistenz Sabine Bohnen, Hörfassung und Regie Barbara Plensart. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.